Vom Feinden und mächtiger Wut, im Kampf für das Volk und die Freiheit, da gabst du dein Leben ein. Rudolf Hess, Märtyrer des Friedens. Rudolf Hess, nichts war vergeben. Rudolf Hess, Geehrt sei dein Geld, das uns alle Zeit bestellt. Dein Leben war Sorgen und Kummer, das Heimatland liebtest du treu. Sie konnten den Geist dir nicht brechen, auch nach Jahren brach's nicht entzwei. Rudolf Hess, Märtyrer des Friedens. Rudolf Hess, nichts war vergeben. Rudolf Hess, Geehrt sei dein Werk, das uns alle Zeit bestellt. Als Märtyrer des Friedens noch heute sich selbst opfern, bist du geflogen. Nürnberg verurteilt daran, die ganze Welt wurde belohnt. Rudolf Hess, Märtyrer des Friedens. Rudolf Hess, nichts war vergebens. Rudolf Hess, Rudolf Hess.